Stichwort DVB-T2. Vorgestern haben die ARD-Sender bekannt gegeben, welche Programme sie über das digitale Antennenfernsehen verbreiten. Also für Zuschauer, die ohne Kabelanschluss oder Satellitenschüssel ihr Fernsehen empfangen. Spätestens ab März 2017 wird das unter anderem oder ist das unter anderem dann das erste natürlich, aber auch Tagesschau 24, Phoenix und die dritten Programme. Genauso wird auch das ZDF zu sehen sein. Soweit die Öffentlich-Rechtlichen, doch was ist mit den Privaten? Die wird es mit DVB-T2 nicht mehr automatisch kostenfrei geben. Eine der Änderungen, über die ich vor dieser Sendung mit dem Journalisten und Medienforscher Matthias Kurb gesprochen habe. Und zunächst habe ich ihn gefragt, was denn die Veränderungen jetzt mit sich bringen durch den Generationenwechsel. Ja, DVB-T ist ja allgemein erstmal der Fachbegriff für das sogenannte digitale Antennenfernsehen. Das kommt immer dann zum Einsatz, wenn wir eben weder über Satellitenschüssel noch über Kabelanschluss verfügen, weil ich dafür nur einen speziellen Empfänger brauche und eine Antenne. Und für DVB-T werden eben spezielle DVB-T-Empfangsgeräte benötigt. Oder wenn ich einen PC oder Laptop habe, dann kann ich das auch mit so USB-Sticks lösen, dieses Problem. Und dazu eben Dach-, Zimmer- oder Stabantenne. Und dann geht es auch schon los. Dieses DVB-T-Sendenetz, das wurde in den vergangenen 15 Jahren in Deutschland eigentlich flächendeckend ausgebaut. Und jetzt kommt die zweite Generation, das sogenannte DVB-T2 HD. Und der Grund dafür ist folgender: Mit diesem Nachfolgestandard, da können jetzt noch mehr Programme verbreitet werden und das eben in HD-Qualität, also mit hoch aufgelösten Bildern. Und möglich wird das vor allen Dingen durch eine bessere Datenreduktion. So eine bessere Datenreduktion, die muss man sich so vorstellen, dass man praktisch bei der Bildübertragung alle benötigten Daten, die da übertragen werden müssen, noch besser, noch effizienter in eine Art Datentransportcontainer packt. Und dadurch lassen sich dann am Ende Übertragungsfrequenzen sparen. Und das ist deshalb so wichtig, weil nämlich ein Teil der zurzeit vorhandenen DVB-T-Frequenzen abgegeben werden muss. Die braucht man nämlich, um damit in ländlichen Regionen für eine bessere Internet- und Mobilfunkversorgung zu sorgen. Und mit dieser neuen Technologie DVB-T2 HD schafft man es, das wieder auszugleichen und sogar noch mehr Programme zu senden, als das vorher der Fall war. Das sind dann kurz gesprochen auch die Vorteile für die Zuschauer? Genau, das sind die Vorteile. Wir haben in der Regel in den meisten Regionen in Deutschland zurzeit etwa 24 DVB-T-Programme. In Zukunft sollen es 40 oder ein bisschen mehr sein. Die Hälfte davon öffentlich-rechtlich, die Hälfte privat. Und noch ein Vorteil, also erstens mehr Programme, zweitens HD-Qualität und drittens soll auch die Internetanbindung, wie wir sie beim Smart-TV im digitalen Fernsehen immer mehr gewohnt sind, mit DVB-T 2 HD möglich sein. Gut, das sind die Vorteile. Was ist denn, wenn wir auf die Nachteile schauen, die sich möglicherweise auch ergeben durch die Umstellung auf DVB-T2? Der größte Nachteil ist mal der, dass die alten DVB-T-Geräte nämlich jetzt fast völlig wertlos sind. Es werden nämlich für diesen neuen technischen Standard, um diese Datenpakete sozusagen wieder auszupacken, neue Empfangsgeräte benötigt und die alten, ja, was macht man mit denen? Im besten Fall kann man die aufrüsten. Das kann man zum Beispiel machen mit einer sogenannten Set-Top-Box. Das ist so ein kleiner Receiver-Kasten. Den kann man kaufen und dann sozusagen ist auch der alte Flachbildschirm in der Lage, dieses neue DVB-T2-HD-Signal zu empfangen, zu verstehen, auszustrahlen. Die Kosten dabei, ich habe nochmal nachgeguckt, die liegen zurzeit bei diesen Set-Top-Boxen bei 40 bis 150 Euro und es gibt zurzeit etwa so 2 Dutzend Geräte auf dem Markt. Und wer einen neuen Flachbildschirm kauft, weil er sowieso einen neuen braucht, einen neuen haben will, der sollte jetzt darauf achten, dass dieser eben über ein integriertes DVB-T2-HD-Empfangsteil verfügt. Das steht in der Regel auch groß drauf. Und als Orientierungshilfe dient dabei ein grünes Logo, das eben dieses Gerät als geeignet für DVB-T2-HD ausweist. Das sind dann schon die Kosten für die Umrüstung. Gibt es daneben noch weitere Kosten, die dann auf die Zuschauer zukommen? Ja, da gibt es 2 Fälle. Der erste Fall ist der desjenigen, der sagt, ich möchte nur öffentlich-rechtliche TV-Programme, also ARD, ZDF, Arte, Dreisatz, Phoenix, Kinderkanal oder die dritten nutzen mit DVB-T in HD-Qualität. Für den ändert sich nichts, der muss nichts zahlen, weil diese Programme nach wie vor unverschlüsselt ausgestrahlt werden. Anders ist das bei den privaten Programmen der beiden großen Sendenfamilien rund um RTL auf der einen Seite und Sat.1 und Pro7 auf der anderen Seite. Denn die beiden großen deutschen Senderfamilien, die verlangen nämlich künftig Geld für ihre per DVB-T2 ausgestrahlten HD-Programme und vermarkten diese Angebote dann kurioserweise unter dem Markennamen Freenet-TV, auch wenn das alles andere als gratis ist. Genau, free ist es dann nicht. Was kostet Freenet-TV? Ja, also ab Juli 2017 werden 5,75 € pro Monat bzw. 69 € pro Jahr fällig. Und wer diese Summe zahlt, der kriegt dann so eine Art Smartcard. Und wenn man die dann in das Empfangsgerät steckt, dann können eben auch die verschlüsselten Sendungen der Privatsender geschaut werden. Aber Achtung, beim Kauf ist eben grundsätzlich zu beachten, dass einige Receiver lediglich für das unverschlüsselte DVB-T2 HD-Fernsehen geeignet sind, also dann für die öffentlich-rechtlichen Kanäle und nicht für die Entschlüsselung. Also wer sicher gehen will, dass er auch die privaten, dann gegen zusätzliches Entgelt ausgestrahlten Programme empfangen kann, der sollte auf dieses sogenannte Freenet-TV-Logo auf seinem neuen Endgerät achten. Würden Sie sagen, das ist dann ein genereller Paradigmenwechsel hin zu einem Pay-TV für alle Privaten? Ja, man muss sagen, dass derjenige, der über Satellit bisher HD-Programme empfangen will, digitale HD-Programme, der zahlt ja auch eine kleine Gebühr, ein Entgelt. Die Sender nennen das inzwischen technisches Entgelt oder Servicegebühr. Bei RTL war es so, dass die Sendefamilie sich lange geweigert hat, überhaupt mitzumachen bei diesem neuen DVB-T2-Standard. Und erst in dem Moment, als sich öffentlich-rechtliche und Private dann darauf geeinigt haben, doch auch in Zukunft über diesen Standard verschlüsselte Angebote anzubieten, da hat dann auch die RTL-Senderfamilie gesagt: Gut, jetzt ist es auch für uns interessant, jetzt machen wir weiterhin mit. Der Journalist und Medienforscher Matthias Kurb über den neuen Antennenstandard DVB-T2.